Und er erinnerte sich, wie er vorhin im Vorbeigehen mit Widerwillen an den Petrowski-Park gedacht hatte. Dann tauchten in seiner Erinnerung auch die Brücke und die kleine Neva auf, und wieder überrieselte es ihn kalt, wie vorhin, als er sich auf der Brücke über das Wasser gebeugt hatte. »Ich habe niemals im Leben das Wasser geliebt, nicht einmal auf Landschaftsbildern«, dachte er, und plötzlich musste er wieder über einen sonderbaren Gedanken lächeln. »Jetzt müsste mir doch diese ganze Ästhetik und der Komfort schon gleichgültig sein. Aber nein, gerade jetzt werde ich wählerisch, ganz wie ein Tier, das sich seinen Platz aussucht, in einer ähnlichen Lage. Ich hätte vorhin in den Petrowski-Park gehen sollen. Es war mir aber wohl zu dunkel und zu kalt. Als suchte ich angenehme Empfindungen. Ja, warum lösche ich das Licht nicht aus?« Er löschte das Licht. »Meine Nachbarn haben sich auch schlafen gelegt«, dachte er, als er kein Licht mehr hinter der Ritze sah. »Nun, Marfa Petrowna, jetzt wäre es Zeit für Sie zu erscheinen. Es ist dunkel, der Ort sehr passend und ein origineller Augenblick. Aber gerade jetzt werden Sie sicher nicht kommen.« Plötzlich erinnerte er sich, wie er vorhin eine Stunde vor seinem Anschlag auf Dunja Raskolnikow empfohlen hatte, sie der Obhut Rasumichins anzuvertrauen. Ich habe es damals wirklich mehr gesagt, um mich selbst zu reizen, was Raskolnikow auch erraten hat. Dieser Raskolnikow ist doch ein gerissener Kerl, hat vieles durchgemacht. Kann mit der Zeit etwas Großes werden, wenn ihm die Flausen vergangen sind. Jetzt aber ist in ihm noch zu viel Gier nach Leben. In diesem Punkt sind sie sich doch alle gleich, diese Kerle. Gemeine Schufte. Ach, zum Teufel mit ihm, mag er tun, was er will, was geht es mich an? Er konnte immer noch nicht einschlafen. Allmählich begann vor ihm das Bild von Dunetschka aufzutauchen, wie sie vorhin aussah, und plötzlich durchfuhr ein Zittern seinen Körper. »Nein, damit ist es jetzt vorbei«, dachte er zu sich kommend. »Ich muss an etwas anderes denken. Es ist doch sonderbar und eigentlich komisch. Ich habe niemals jemanden stark gehasst, habe auch niemals besonders gewünscht, mich zu rächen. Aber das ist doch ein schlimmes Zeichen, ein ganz schlimmes Zeichen. Ich habe auch nicht gern gestritten, habe mich nie ereifert. Auch ein schlechtes Zeichen. Und was habe ich vorhin alles versprochen? Pfui, Teufel! Sie hätte aus mir etwas ganz anderes machen können.